Schmeckt die Juppies aus der Hut und schreibt Bau. Weg mit diesem Dreck und schreibt Bau. Beschreibt die Waffe in der Hut und schreibt Bau. Ich bin ein Berliner UFO. Ich bin ein Berliner UFO. Ich bin ein Berliner UFO. Ja, ja, ah. Schmeiß die Juppies aus der Hut und schreit Bo. Weg mit diesem Dreck und schreit Bo. Ich trag die Waffe in der Hut und schreit Bo. Ich bin ein Berliner UFO. Frag mal jeden. Das ist meine Stadt. Das ist meine Stadt. Red, dat, dat, dat, dat, dat. Was für Berlin, du Bitch, bleib in deinem Kaff. Zieh mal dein Waschpulver. Ich rauch lieber Hasch, Bruder. Better beat, dicker Subwoofer. Unterwegs in der Nacht, immer wach ist der Magen. Ich sag dann nicht lieber im Knast, Bruder. Scheine in Nila. Ja, ich bin bei ein Dealer. Und schrei aus dem Beamer. Ich bin ein Berliner. Ein Berliner. Ich komm aus dem Märkischen. Da, wo die Straßen nicht nun als gefährlich sind. Das ist, woher ich bin. Der Griff zu den Sternen hin. Mit Assen im Ärmel drin. Doch von allen Betrügern der Erde sind diese Berliner mit Abstand die ehrlichsten. Ich war im AMG. Von Hallensee bis zum KDW. Scheiß auf bezahlen, denn kaum einer hier geht den geraden Weg. Kannst du die Narben sehen? Am Automaten steht. Noch lange nicht schlafen gehen. Ich liebe die Brüder, doch viele der Brüder sind heute noch drinne am Tage 10. Ein Berliner. Ich bin ein Berliner seit Tag 1. Atme diese Luft seit 8-1. Pech, weiße Steine. Captain Kirk-Style. Alle wollen abheben, Teil für Teil. Du stolperst hier über Steine und Kapseln. Fällst auf wie die Kehle von Transen. Wir erkennen es, dass du kein Berliner bist. Willst mir erzählen, wer ein Berliner ist? Diese Stadt schlägt nicht. Keine Weltstadt ist ähnlich. Von Geg zu Geg steigt das Elend. Vertraue hier niemand, den du begegnest. Tracky Valley, ich fick die Pegida. Ich bin die größten Hurensöhne hinter den Cops sind alle deutschen Rapper mit Internet-Vlogs. Wenn ich auf die Straße rotze, dich vom Fahrrad boxe, du Schwabenfurze, wirst du sehen, was es heißt, ein Berliner zu sein. In Clubs komm ich nur mit ner Skimaske rein. Ratatatouille, Berlin-Lichter Felde, Kack auf die Touris. Neuköllner, was los? Kläre mir Bitches am Kölner Bahnhof. Grabsch, Koski, verpiss dich zurück in dein Kaff. Otti, Bitches so heiß wie die Copacabana. Mein Album rasiert wie die Foot deiner Mama. Was wird dann hängst? Battle King. Ich bin ein Berliner. In Berlin, 82 mein Jahr. Mein einziges Ziel, Knight Rider fahren. Mitten im Wedding, dritter Weltkrieg. Und der Nigger ist der stärkste A-Team. Ich hab meistens geschwänzt, Autoquartett, heute reicht's für den Benz. Berlin 95, ich weiß nicht, wo du warst. Hose in die Socken, einspringen bei Douglas. 65 der Block, du Putzhaar und ähnlich, die Heckler und Koch. Ich fick wie ein Schwarzer, red wie ein Deutscher. Sehe, ob du Schöneberger bist oder Kreuzberg. König Mufasa, ich war mal im Knast, aber niemals in Ghana. Ich bin ein Berliner, wie Kennedy. Scheiß mal auf JFK, lass mal KFC. Ich bin ein Berliner.